Ich möchte also über die Verdinglichungskritik von Lukács und den Fortsetzungen der Verdinglichungskritik in der kritischen Theorie sprechen. Man könnte auch von Metamorphosen der Verdinglichungskritik sprechen. Vielleicht eine kleine Vorbemerkung, bevor ich zu Lukács komme, zu sozusagen dem Kontext, in dem ich meinen Vortrag sehe, meinen Beitrag sehe. Es ist ja ein spezieller Beitrag zur kritischen Theorie, den ich, Alex Demirovic hatte eben so umfassend dargestellt, das, was er unter kritischer Theorie versteht. Ich bin da bescheidener und versuche, einen Aspekt darzustellen, der allerdings, wie ich hoffe zeigen zu können, keine Marginalie darstellt und in der Tradition der kritischen Theorie einen wesentlichen Punkt darstellt, eben die Verdinglichungskritik. Anfangen möchte ich allerdings in der Gegenwart mit einem kleinen Zitat aus Axel Honneths neuestem Buch. Axel Honneth schreibt gegen Ende seines Buches über das Recht der Freiheit, ich zitiere, die Chancen, sich als Gleiche unter Gleichen in den Kooperationszusammenhang des kapitalistischen Marktes einbezogen zu wissen, haben sich für die Mehrheit der Lohnabhängigen in den letzten 20 Jahren eher verringert als vergrößert. Es ist so, dass inzwischen auch bei der dritten Generation der kritischen Theorie eine Atmosphäre entstanden ist, wo die Sichtweise sich eingestellt hat, dass wir in einer gewissen defensiven Situation uns befinden, was selbst nur den Status der errungenen Rechte angeht. Aus diesem Zusammenhang heraus versteht es sich eigentlich auch recht gut, dass man solche Konzeptionen, und zwar radikale Konzeptionen, wie die von Lukács aus den 20er Jahren heutzutage wieder diskutiert oder dass größere Marx-Kongresse in Berlin und anderswo stattfinden. In meinem Beitrag möchte ich drei Thesen im Wesentlichen begründen. Der erste Punkt, die erste These, Lukács Verdinglichungstheorie, die ich nachher etwas erläutern möchte, ist das Projekt einer systematischen Darstellung der unterschiedlichsten Verdinglichungsphänomene, die aufzeigbar sind. These 2, die Verdinglichungskritik gehört nicht zu den Randphänomenen, sondern zum Kern oder wie man so schön sagt, Paradigmenkern kritischer Theorie. These 3, auch in postkommunistischen Zeiten ist Verdinglichungskritik zeitdiagnostisch relevant. Sie ist auf dem Feld der Gesellschaftstheorie oder Sozialphilosophie Anwalt radikaldemokratischer Transformation, Platzhalter eines emphatischen Begriffs autonomer Praxis. Zugleich ist allerdings zu betonen, Verdinglichungskritik bleibt ein unabgeschlossenes wissenschaftlich-praktisches Projekt. Ja, mal schauen, wie es mir gelingt, diese drei Thesen verständlich zu machen. Ich werde in 4 Schritten vorgehen. Ich erläutere das Ihnen, damit Sie so einen roten Faden haben. Ich fange also an mit der Darstellung von Lukács ursprünglichem Konzept aus den 20er Jahren. Werde dann eine knappe Bemerkung, das kann ja auch nach dem, was jetzt Demirovic gesagt hat, auch kurz sein, relativ kurz sein, die Fortsetzung dieser Kritik bei Adorno darstellen und werde dann auf aktuellere Ansätze eingehen, und zwar knapper die von Jürgen Habermas und dann ausführlicher auf die Versuche einer Rekonstruktion bei Axel Honneth, dem heutigen Chef des Instituts für Sozialforschung. In einem letzten kleinen Ausblick möchte ich dann zu Lukács Sans Proletariat die Stellung nehmen, was machen wir also mit einem radikal-revolutionären Ansatz in Zeiten, wo es kein Proletariat mehr zu geben scheint. Das Erscheinen von Geschichte und Klassenbewusstsein in dem ja die Verdinglichungstheorie von Lukács entwickelt worden ist, vor knapp 90 Jahren, war ein theoriegeschichtliches Ereignis. Dieses theoriegeschichtliche Ereignis kann sich zunächst mal an der Rezeptionsgeschichte nachweisen. Wir haben hier bei diesem inzwischen oft vergessenen Werk, ein Werk, welches von Ernst Bloch über Merleau-Ponty, Lucien Goldman in Lateinamerika sehr stark, im Umfeld der Studentenbewegung, Hans-Jürgen Krall und Rudi Dutschke sind zu nennen. Wir haben in dem Rezipientenkreis die ehemaligen Mitglieder der Budapester Schule. Wir haben den frühen Jürgen Habermas, der noch nicht zu einer Art Staatsphilosoph geworden war. Alles das haben wir als Rezipienten, und zwar nicht nur Leser, sondern stark beeinflusst, dieses Werks anzusehen. Der Axel Honneth hat darauf hingewiesen, dass Adorno, Horkheimer und Marcuse eine starke Tendenz besessen haben, die durchschlagende Erfahrung, die für sie eben die Lektüre von Geschichte und Klassenbewusstsein gespielt hat, herunterzuspielen. Im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus wird der Versuch gemacht, demnächst so etwas wie eine Lukács-Schule darzustellen. Michel Levy hat diese Aufgabe übernommen. Ich will ganz kurz und knapp, und ich bitte um Verständnis, dass es einige Vereinfachungen geben wird, das Projekt der Verdinglichungstheorie von Lukács zu umreißen versuchen. Lukács hat nach frühen ästhetischen Versuchen, er hat ja als Ästhetiker begonnen, eine ihn philosophisch temporär zufriedenstellende Formulierung seiner Intuitionen in dem Essay Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats 1923 formuliert. Das Buch rief sofort ganz polemische Reaktionen hervor, und zwar vor allem im Bereich dessen, was man als sowjetischen Kommunismus oder Kommentaren Zusammenhänge bezeichnen könnte. Lukács hat selbst dann noch 1925 versucht, seinen Text zu verteidigen. Er ist allerdings nur bei wenigen auf offene Ohren oder öffentliche Verteidigung in 20er Jahren gestoßen. Zu erwähnen sind auch, Axel Demirovic hat ja den Namen schon genannt, Karl Korsch, der ja häufig unisono kritisiert worden ist mit Lukács und von Ernst Bloch. Die Konfrontation, die Lukács mit seinem Buch gesucht hat, macht klar, warum er sofort solche polemischen und fast existenzbedrohenden Kritiken hervorgerufen hatte. Lukács hat sich gegen ein Marx-Verständnis zu wenden versucht, wie man es von Karl Kautsky oder Bucharin, also in beiden Internationalen üblicherweise vorgelegt bekam. Beide Richtungen verstanden Marx als eine Art Darwin der Geschichte bzw. Gesellschaft ohne Reflexion auf die methodologischen Prämissen der marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Dagegen hat Lukács den Versuch gemacht, das philosophische Extrakt der marxischen, vor allem Wertformtheorie, zur Darstellung zu bringen. Und insofern enthält die Verdinglichungstheorie vier Elemente, die ich zumindest ansatzweise darstellen möchte. Es handelt sich zunächst um eine Darstellung oder Diagnose der Gegenwartsgesellschaft. Es handelt sich zweitens um eine epistemische oder Ideologietheorie, die auch zur Erklärung wissenschaftlicher und philosophischer Theorien heranzuziehen ist. Es handelt sich drittens um eine Theorie der Geschichte und viertens um eine politische Philosophie mit dem Fokus auf autonome revolutionäre Praxis. Das heißt, wir haben hier das theoretische Angebot einer Sicht auf das Ganze des gesellschaftlichen Seins vor uns. Lukács ist sich durchaus des experimentellen Charakters seines Projekts bewusst. Der große Anspruch, der auf 100 Seiten schwer zu legitimieren ist und zu erreichen ist, ist ihm klar. Er hatte betont, er wolle eigentlich eine große Diskussion anstoßen. Man könnte auch sagen, ein groß angelegtes Forschungsprojekt. Die zeitdiagnostischen Ausführungen von Lukács sind eine Skizze, sind eine Art Umrisszeichnung, die mit konkretisierenden Inhalten eigentlich noch weiter auszufüllen gewesen wäre. Ich werde versuchen zu zeigen, inwiefern das dann hinterher geschehen ist und nicht geschehen ist. Lukács behauptet, die Gegenwart, um mit der Zeitdiagnose anzufangen, also wie gesagt, wir befinden uns in 20 Jahren des 20. Jahrhunderts, die Gegenwart könne man nur als Universum der Verdinglichung bezeichnen. Um diesen Gedanken plausibel zu machen, nimmt Lukács eine, und das war damals vollkommen unüblich, Lektüre Warenproduktion vor, in welcher er hervorhebt, dass die kapitalistische entfaltete Warenproduktion ein Set von Merkmalen aufweist, welche von größter Bedeutung sind und extrem folgenreich sind. Lukács untersucht die sogenannte Warenform und er versucht nachzuweisen, dass die entwickelte Wertform bis zur Kapitalform Merkmale hat, die er in Verbindung bringt mit den Analysen von Max Weber. Das Prinzip, welches nach Lukács Lektüre des Kapital, das ist hinterher sehr oft diskutiert worden, bis heute gibt es Kritiken, zum Beispiel von Frieder Otto Wolf daran, an dieser Diskussion. Diese Merkmale der Warenform sind im Wesentlichen unter dem Begriff der Realabstraktion und der Verkehrung zusammenzufassen. Es ist ja so, das ist ja nun eine relativ bekannte Tatsache, dass Marx in seinen Ausführungen zur Wertform einen speziellen Prozess zur Darstellung bringt, den Lukács mit dem Begriff von Max Weber als ein bestimmtes Prinzip der Rationalität zu verstehen sucht. Die abstrakte Arbeit, die zum Maßstab der zu vergleichenden Waren wird, verbringt er in Verbindung mit dem Rationalitätsprinzip, welches Max Weber als Kennzeichen der modernen westlichen Kultur beschrieben hat. Und mit der Wertform wird die Arbeit zunächst in die Form der Allgemeinheit, exakten Berechenbarkeit, der Ausgrenzung des Qualitativen, der qualitativen Unterschiede in die Reduktion auf pure quantitative Differenzen gebracht. Zunächst beschreibt Lukács, wie sich die Arbeit selbst im Rahmen der entfalteten kapitalistischen Gesellschaft verändert hat. Die Symptome sind bekannt, inzwischen klassisch geworden. Ich will sie nur ganz kurz rekapitulieren. Die wichtigsten Symptome studiert Lukács zunächst am Taylor-System in den 20er Jahren. Eine extrem ausgeprägte Arbeitsteilung. Diese Arbeitsteilung ist verbunden mit einem Prinzip der Hierarchisierung in der Arbeit. Der Arbeiter ist in einer subordinierten Stellung. Er ist gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Er ist zusätzlich gezwungen, diese Unterordnung zu seiner permanenten Alltagswirklichkeit werden zu lassen. Im Rahmen des Arbeitsprozesses, der Entwicklung des Arbeitsprozesses, wird immer mehr die Arbeit restringiert auf ein bestimmtes Arbeitspensum, welches auch sozusagen die Bewusstseinsmöglichkeiten, die Erkenntnismöglichkeiten des Arbeiters sehr effektiv einschränkt. Hier entsteht zum ersten Mal so etwas wie eine Beschränkung der Perspektive, der Bewusstseinsperspektive eines Menschen in der Moderne. Zusätzlich ist der Arbeiter ein weiterer Aspekt grundsätzlich ersetzbar, dadurch, dass er atomisiert ist, dass er als vereinzelter, austauschbar im Arbeitsprozess vorhanden ist. Der letzte Aspekt, den Lukács hervorhebt, ist die strenge inhaltliche Regelung der Arbeitszeit. Die Arbeitszeit wird in dem von ihm beschriebenen Taylor-System grundsätzlich normiert und standardisiert. Der qualitative, lebendige, durch Veränderungen und Innovationen geprägte Charakter von Zeit, hier erkennt man Lukács Bergson-Lektüre, geht verloren. Zeit fällt zurück auf das Niveau des Raums. Zusammenfassend, ich zitiere hier einmal eine klassische Stelle von Lukács, charakterisiert er die Lage der arbeitenden Klasse im Kapitalismus wie folgt. Der Mensch erscheint weder objektiv noch in seinem Verhalten zum Arbeitsprozess als dessen eigentlicher Träger, sondern er wird als mechanisierter Teil in ein mechanisches Ganzes eingefügt, das er fertig und in völliger Unabhängigkeit von ihm funktionierend vorfindet, dessen Gesetzen er sich willenlos zu fügen hat. Zitat Ende. Die Strukturelemente der Arbeit, die ich hier ganz kurz skizziert habe, sind nach Lukács nicht nur für eine Klasse kennzeichnend, sondern für alle gesellschaftlichen Schichten, Gruppen und Klassen der Moderne. Der dargestellte Rationalisierungsprozess ist seinem Wesen nach ein Prozess der Verdinglichung, in den auch Nichtarbeiter, inklusive modern gesagt unserer jungen Kreativen, Juristen, Kapitalbesitzer, integriert sind. Max Weber hat die wenig respektvolle Formulierung für den modernen Richter gefunden. Er nennt ihn einen Paragraphenautomaten. Dies ist der subjektive Preis, der für die Absicht zu zahlen ist, alle Abläufe gesellschaftlicher Arbeit oder Kooperation rational zu regeln. Von Simmel, Weber und Marx hat Lukács die Sensibilität mitgenommen, der Modernisierungsprozess der Gesellschaft, der mit der kapitalistischen Warenproduktion einhergeht, als Rationalisierungs- und Abstraktionsprozess zugleich zu erfassen. Alle Lebensbereiche werden sukzessive im Geist der Warenproduktion transformiert, die längst ein unkontrollierbarer, expansiver Automatismus geworden ist. Es ist ein Subsystem, das der Ökonomie dabei, alle übrigen Subsysteme der Gesellschaft sich anzugleichen und unterzuordnen. Lukács, auch der Begriff ist ja schon mehrfach heute gefallen, nennt den Prozess der Verdinglichung totalitär. Wie totalitär ist, lässt sich überzeugend zeigen an entlegenen, in Anführungsstrichen, Regionen gesellschaftlicher Praxis. Ein Beispiel wäre hier die Kunst. Das Eindringen des Verwertungsprozesses in die Kunstproduktion, die Isolierung des Künstlers bei gleichzeitiger Vermarktung seines Kunstausstoßes bringen eine Umwälzung der Kunst mit sich. In der Entstehung moderner, sich selbst als Avantgarde verstehender Kunstbewegung ist das zu beobachten. Viel drastischer präsentiert sich das, wie Lukács das nennt, zur Ware werden der Arbeit im Durchschnittsjournalismus etwa aus. Wenn Lukács davon spricht, dass gerade hier der Fall vorliegt, dass die Subjektivität, das Temperament, die kreativen, individuellen Eigenschaften zum Vermarktungsprinzip gemacht werden. Fassen wir zusammen. Marx hatte in seinem politökonomischen Hauptwerk die moderne Gesellschaft als Warenproduzierende zu analysieren versucht. Nur wer die Logik der entwickelten Warenproduktion versteht, so der Grundgedanke von Marx in der Lukacschen Rekonstruktion, kann die moderne Gesellschaft funktional begreifen und kritisch untersuchen. Verdinglichung heißt in diesem Zusammenhang für Lukacs der Prozess der Objektivierung und Selbstobjektivierung. Ich habe das ja am Beispiel des Arbeiters darzustellen versucht und tendenziell der Prozess der Objektivierung und Selbstobjektivierung jedes modernen Menschen. Die Lebenswelten in der Moderne werden von der abstrakten Rationalität der Warenproduktion geprägt. Diese Prägung lässt soziale Prozesse als objektiv sachliche, quasi naturwüchsige Prozesse erscheinen, den gegenüber Individuen nur einen beobachtenden Standpunkt einnehmen können. Lukács nennt das eine kontemplative Einstellung. Im System der entwickelten Warenproduktion gibt es keinen Spielraum für reflektiert autonomes Handeln, höchstens Form pseudo-autonomer Subjektivität. Wir hatten das Beispiel des Journalisten als drastisches Beispiel angeführt. Die Voraussetzung für Autonomie, Einsicht in die Gesamtzusammenhänge, in dem Zusammenhang spielt der Begriff der Totalität eine Rolle, beziehungsweise die Chance der Einflussnahme auf die Spielregeln der sozialen Produktion sind praktisch nicht gegeben. Lukács hat in Geschichte und Klassenbewusstsein, wie wir sehen, keine penible Exegese des Kapital intendiert. Er hat eine Vergewisserung von dessen in seinen Augen erheblichen philosophischen und zeitdiagnostischen Ertrag versucht. Und er interpretiert entsprechend die Pointen der marxischen Analyse der Warenproduktion in dem bisher skizzierten Sinn. Ich fasse das nochmal kurz in zwei Punkten zusammen. Für ihn ist die Logik der Warenproduktion die der Abstraktion, in der sich das Ziel der Produktion auf die Mehrung abstrakten Reichtums verlagert hat, die vom Ziel auf konkrete, eventuell nicht manipulierte Bedürfnisse orientierten Form von Produktion werden beiseite gelassen, von ihnen wird nach Kräften abstrahiert. Zweitens, und das ist ein wichtiger Punkt für die folgenden Ausführungen zum Ideologiezusammenhang, die Verkehrung eines gesellschaftlichen Verhältnisses in ein Verhältnis von Dingen, wie sie in der Wertform zum Ausdruck kommt, ist nicht nur ein epistemisches Problem, ist nicht pure Ideologie, sondern ist Ausdruck für Lukács eines wirklichen Verlusts der gesellschaftlichen Kontrolle über den Produktionsprozess. Ausdruck der Tatsache, dass die Produktionsverhältnisse in von individuellem Tun unabhängige Gestalten sich verwandelt hat. Das heißt, es entwickeln sich in der Moderne spezifische neue Lebensformen, das, was man einen kapitalistischen Way of Life nennen könnte. Es wäre eine zu starke Verengung, wenn man nur diese Phänomenologie der Verdinglichung, die ich bisher skizziert habe, berücksichtigen würde und nicht auch zur Sprache brächte, dass in Lukács Verdinglichungsprojekt auch eine Ideologie-Theorie ist. Ja, Lukács macht den Versuch, die Philosophiegeschichte der Neuzeit von Descartes bis zu Hegel als die Entwicklung eines speziellen Typs von Rationalität darzustellen. Das heißt, es ist hier also eine soziologische Theorie der Rationalität vorhanden, aber es ist hier auch der Versuch bereits gemacht worden, den spezifischen Rationalitätstypus, der in der Moderne vorhanden ist, darzustellen. Ich möchte das nur sehr knapp umreißen. Lukács entwirft eine Geschichte der neuzeitlichen Philosophie aus dem Geiste von Marx und Weber beschriebenen Modernisierungsprozesse. Von Descartes bis Kant entwickelt sich eine ausdifferenzierte Kultur der Rationalität, die sich das Ziel eines rationalen Systems gesetzt hat. Die Welt soll nicht mehr als Gegebenheit hingenommen und abgebildet werden, vielmehr gilt sie nur als erkannt, insofern sie aus Leistungen der Subjektivität konstituierbar oder, wie Lukács formuliert, erzeugbar ist. Vorbild ist das Verfahren der Geometrie, nicht der Demokratie, wonach aus den formellen Voraussetzungen der Gegenständlichkeit überhaupt jeder Gegenstand konstituiert werden kann. Der neue Rationalismus begnügt sich nicht länger mit einer untergeordneten Funktion. Es gilt stets nur das, was vor dem Gerichtshof der strengen Rationalität sich behaupten kann. Indem rationales Denken einen Universalitätsanspruch erhebt, entsteht die Forderung nach einem rationalen System, einem allumfassenden rationalen System. Das Problem eines solchen Systems ist ja auch bei Adorno, wie wir vorhin gehört haben, in einer bestimmten Weise angesprochen worden und dann so beantwortet worden, dass er eben ein System negiert hat und seine bekannte Konzeption der negativen Dialektik entwickelt hat. Hierbei ist anzumerken, dass die neuzeitliche Subjektphilosophie, die also diesen umfassenden universellen Rationalitätsanspruch erhebt, seit Francis Bacon, und das zeigt auch Lukács schon, das Ziel der subjektiven Selbstbestimmung mit der Kontrolle ihrer Macht über die Dinge, und das heißt natürlich auch die Dinge der Natur, verbindet. Mit dem Anspruch der Subjektphilosophie, das Prinzip des Zusammenhangs sämtlicher Phänomene, die sich dem Leben des Menschen in Natur und Gesellschaft gegenüberstellen, entdeckt zu haben, bekommt das Irrationalitätsproblem eine eigentümliche Brisanz. Diese Brisanz gibt es ja auf der Ebene der Phänomenologie auch. Die Hyperrationalisierung, die sich im wirklichen Leben, im alltäglichen Leben durchzusetzen versucht, hat ja die Schatten- und Kehrseite der Irrationalität. Diese Irrationalität wird deutlich in den Wirtschaftskrisen, die wir ja auch gegenwärtig erleben. Dieser gleiche Irrationalitätsaspekt spielt allerdings auch in den schwierigsten und abstraktesten Problemen der Philosophie eine Rolle. Das Irrationalitätsproblem bekommt eine eigentümliche Brisanz in dem Sinne, als der Anspruch rationalen Konstituierens so weit fortgetrieben wird, dass keinerlei schlechthin Gegebenes mehr akzeptiert ist, wenn ich irgendetwas nicht mehr als erzeugbar, konstituierbar im Sinn der Kritik der reinen Vernunft verstehen kann, so ist die Möglichkeit eines rationalen Systems vertan und damit ist eine Erkenntnis des Gesamtzusammenhangs nicht mehr rational zu leisten. In der Kritik der reinen Vernunft wird nach Lukács das Problem des Rationalismus von Kant kritisch untersucht. Dabei unterläuft ihm ein für die Vertreter des neuzeitlichen Rationalismus typisches Vorurteil. Als Leistung der Subjektivität gelten nur die Formen des Denkens und gelten die Formen des Denkens der Anschauung. Hier haben wir bei Kant nach Lukács die folgenschwere Identifizierung von formell mathematischer rationaler Erkenntnis mit Erkenntnis überhaupt. Ein derart verengter Begriff von Subjektivität verhindert aber von vornherein das Erfassen von Totalität. Im Kants Begriff des Dings an sich wären die Schranken des abstrakt formal rationalistischen in Anführungsstrich menschlichen, für Lukács ist das nicht das Menschliche, sondern bestimmte Form eigentlich nur der Entwicklung Erkenntnisvermögens sichtbar. Nach Lukács bringt erst Hegel die Auflösung der Antinomien des bürgerlichen Denkens voran. In der Phänomenologie des Geistes, jenem Werk von Hegel, das Lukács zufolge die gesamte Philosophie in Nutze beinhaltet, wird der dialektische Prozess der Subjekt-Objekt-Relation in einer den realen Geschichtsprozess nahekommenden Art und Weise entfaltet. Hegel, und das macht die Emphase der Hegel-Rezeption von Lukács erst verständlich, sein Credo bezüglich Hegels, bezieht dialektisches Denken und Geschichte strikt aufeinander und hilft so, die Grenzen des neuzeitlichen Rationalismus zu überwinden. Der formale, sich an Naturwissenschaften orientierende Rationalismus scheitert gerade an der Aufgabe, die Wirklichkeit als eine geschichtliche zu erfassen. Er ist die dialektische Logik der sich wandelnden Begriffe, die jedes Einzelfaktum in den Prozess der geschichtsdialektischen Begriffsbildung integriert, bricht mit den Abstraktionen des formalen Rationalismus, jenen Abstraktionen, die noch bei Kant nachzuweisen sind. Die Dialektik beachtet die Vieldeutigkeit und Situativität des Seienden, indem sie das Seiende in ihrem Doppelcharakter als Werdendes und Gewordenes zu erfassen sucht. Lukács' Begeisterung für die Dialektik ist, was für Kenner seiner lebensphilosophischen Voraussetzungen keine Überraschung darstellt, geprägt von der Intuition, die Abstraktheit des modernen rationalen Denkens in Richtung auf historisches Verständnis von Vernunft zu überwinden. Lukács' Konzept der dialektischen Methode ist freilich kein naiver Historismus, wie zum Beispiel von der Althusser-Schule unterstellt wird, oder wurde, muss man ja vielleicht heute sagen. Lukács verwirft einen historischen Empirismus, der Geschichte und begriffliche Reproduktion parallel versteht oder zu parallelisieren versucht. In seiner Auslegung der berühmten Einleitung der marxischen Kritik der politischen Ökonomie reflektiert Lukács, dass das System, die Hierarchie der ökonomischen Kategorien nicht identisch ist mit ihrer realgeschichtlichen Abfolge. Die konkrete Totalität, auf die es dem Dialektiker ankommt, ist im Denken nicht unmittelbar gegeben, sondern erst als Resultat der dialektischen Begriffsentfaltung. Das Konkrete, so die Marx-Formulierung, ist konkret, weil es die Zusammenfassung von vielen Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Mit dem Hegel-Marx'schen Begriff der Konkretheit geht ein Pathos des Totalitätsdenkens einher. Lukács bezieht sich, und das ist sicher ein ganz grundlegender Unterschied zu der Fortführung bei Adorno, auf Hegels Diktum, das Ganze sei das Wahre, ebenso affirmativ wie auf Marx' Formulierung, die Produktionsverhältnisse einer Gesellschaft bildeten ein Ganzes. Erst ein ganzheitliches Denken in diesem Sinne, in diesem dialektischen Sinn, bricht mit der Fragmentierung des verdinglichten Bewusstseins und ermöglicht ein Autonomwerden der Individuen. Im Geist der Verdinglichungstheorie versieht Lukács das dialektische Totalitätsdenken freilich mit kritischen Vorbehalten. Er verwirft jegliche Form von klassischer Ontologie, und diese Abgrenzung bringt ihn auch in einen Konflikt mit dem Versuch von Friedrich Engels, eine Naturdialektik zu begründen. Gegen ihn, und das war ein Skandalon natürlich in der Geschichte des Marxismus, gegen ihn macht Lukács geltend, dass geschichtliche und natürliche Entwicklung sich wesentlich unterscheiden. Ein dem Menschen ähnelndes Natursubjekt, wie es Bloch annahm, ist wissenschaftlich seriös nicht nachweisbar. Schon bei Engels wird aber die Tendenz sichtbar, Marx' Idee einer strikt historischen Dialektik in eine objektive Bewegungsdialektik umzuformen, die am philosophisch, aber auch politisch unhaltbaren Konzept geschichtlicher Kausalität Vorschub leisten muss. In Lukács' lebensphilosophisch geschulten Augen ist die Totalität selbst Resultat bzw. Teil der Geschichte. Erst in der negativen Gestalt der Verdinglichung hat sich erstmals gesellschaftliche Totalität herausgebildet. Dieser unheilvollen Ganzheit kann nur ein umfassendes, integratives Denken beikommen, da selbst auf ihr Pendant auf eine umfassende revolutionäre Praxis angewiesen ist. Mit den Worten des durch das Jahr 1917 und die russische Revolution geprägten Philosophen: erst in den revolutionären Akten eines Kollektivsubjekts ist die Katastrophe der Verdinglichungsbarbarei zu vermeiden. Damit sind wir beim Feld des Politischen angelangt. Eine Rekonstruktion des Lukacschen Projekts von 1923, das ja in den Kontext einer revolutionären Aufbruchsstimmung gehört, muss abschließend die Dimension des Politischen zumindest streifen. Ist doch die Pointe des Textes eine Utopie des Politischen? Und auch hier ist wieder ganz deutliche Unterscheidung von dem, was wir über Adorno gehört haben, vorhin zu beobachten. Das Politische sieht der Lukács von 1923 nicht sozusagen als etwas, was zu kritisieren wäre, wo es nicht die Basis für eine Emanzipationsbewegung darstellt, sondern im Gegenteil, er war der Überzeugung, dass ein realgeschichtlicher Prozess nach 1917 begonnen habe, in dem in theoretischer Form, aber letztendlich auch als Lebensform eine Überwindung der Verdinglichung möglich wäre. Weil ich noch auf neuere Ansätze eingehen möchte, auf Adorno, Habermas und Honneth, überspringe ich jetzt an dieser Stelle die Darstellung, vielleicht können wir da gleich in der Diskussion noch drauf zu sprechen kommen, von Lukács politischem Konzept an dieser Stelle. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die abstrakte Rationalität der Vernunft führt zu intern unlösbaren Problemen von rationaler Form und irrationalem Inhalt, von Sein und Sollen, Problemen, die sich in Kants Theorem der Unerkennbarkeit des Dings an sich zugespitzt haben. Adorno, Marcuse, der frühe Habermas haben diese Ansätze in unterschiedlicher Weise aufgegriffen und manchmal weiterentwickelt. Reflektiert man Lukács Interpretation von Marx impliziter Philosophie, so wird offenkundig, dass die Verdinglichungstheorie politisch gewendet im Kern eine Theorie des Wiedergewinns von Autonomie ist. Und wenn man die politische Dimension mit hinzunimmt, eine emphatische Demokratisierungstheorie, die in der Auseinandersetzung mit aktuellen Gestalten bürgerliche Demokratie, ihre Legitimität und Aktualität unter Beweis zu stellen versuchte. Lukács, bevor ich zu Adornos Fortsetzung eingehe, Fortbildung der Verdinglichungskonzeption, möchte ich wenigstens ein paar Bemerkungen noch loswerden zur Selbstkritik, die Lukács an seinem Buch von 1923 geäußert hat. Ist ja vielleicht bekannt, Lukács hat selbst sich immer dagegen gewehrt, dass das Buch überhaupt wieder veröffentlicht worden ist. Und er musste quasi gezwungen werden, als in den 60er Jahren das Werk wiederentdeckt wurde, dieses Buch neu herauszugeben. Er hat dann auch noch ein Vorwort geschrieben im Jahr 1968, in dem er alle Fehler seines Konzepts angesprochen hatte oder beziehungsweise ansprechen wollte. Weil da vieles reingeht von Lukács späterer Entwicklung, die wir ja heute nicht hier als Gegenstand haben, unserer Veranstaltung, möchte ich nur auf einige wenige Aspekte der Selbstkritik eingehen. Erstens betont Lukács, er sei 1923 noch ein Anfänger in Sachen Marx-Studium gewesen. Man muss ja dran denken, Marx' Werk war zu dieser Zeit auch in wesentlichen Teilen noch gar nicht publiziert worden. Zweitens hebt er den utopischen Charakter mancher seiner Ausführungen hervor, indem er sagt, aus der Perspektive von 1968, natürlich bin ich im Jahre 1917 selbst bestimmten Illusionen unterlegen, die ich nach 50 Jahren in dieser Form nicht mehr aufrechterhalten kann. Der philosophisch wichtigste Einwand ist von ihm so gesehen worden, 68, dass er einen übertriebenen Hegelianismus bei sich selbst markierte oder festzustellen glaubte. Das ist die berühmte Einschätzung des Proletariats als identisches Subjekt-Objekt der Geschichte, welches er in Geschichte und Klassenbewusstsein entwickelt hatte. Das Proletariat hat er nach 1917 also so, man muss sagen, utopisch, emphatisch eingeschätzt, dass er glaubte, dass hier mit der Revolution, gelingenden Revolution, von der er damals ausgegangen war, so etwas wie ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte sich darstellen könnte. Es gibt einen interessanten Aufsatz in Geschichte und Klassenbewusstsein, wo Funktionswechsel des historischen Materialismus, wo Lukács sagt, nach dieser Revolution gibt es selbst Modifikationen für das Basisüberbauschema. Das, was in der Vorgeschichte vor der Revolution an Festlegungen über das Verhältnis von Basis und Überbau vorhanden war, ist nach der Revolution, nachdem das Proletariat zu dem identischen Subjekt der Geschichte geworden ist, nicht mehr gültig, und da gibt es eine neue Konstellation. Ich möchte übergehen zu einigen Bemerkungen über die Weiterentwicklung des Verdinglichungsparadigmas bei Adorno. Weil wir so viel von Adorno schon gehört haben, kann ich das an dieser Stelle etwas kürzen. Die Weiterentwicklung und Fortsetzung seines Verdinglichungsprojekts gestaltete sich völlig anders als von ihrem Urheber vermutet. Nicht in dem von ihm vorgesehenen Rezipientenkreis. Lukács hat ja daran gedacht, dass politisch engagierte Praxisphilosophen seine Ansätze weiterentwickeln und nicht nur theoretisch weiterentwickeln, aber das ist auch ein wesentlicher Aspekt, sondern auch praktisch umsetzen würden, kam die Verdinglichungstheorie zu einer starken Form von Rezeption, sondern bei den Theoretikern, die später als Frankfurter Schule beziehungsweise hier bei uns als kritische Theorie sich einen Namen machten. Peter Bürger stellt, was Adorno, und ich gehe hier in meinen wenigen Bemerkungen nur auf Adorno ein und nicht auf Marcuse und andere Vertreter kritischen Theorie, sonst würde das Ganze ja zu weit ausgedehnt werden, dieser Generation. Peter Bürger schreibt 2003, mit Ausnahme von Benjamin verdankt Adorno kaum einem zeitgenössischen Denker so viel wie Lukács. Wenn man diesen Satz verstehen will, muss man einige Begründungen anführen. Ich möchte zunächst darauf verweisen, dass bezeugt ist, dass die Lektüre von Geschichte und Klassenbewusstsein ein intellektuelles Schlüsselerlebnis gewesen ist, ein kaum zu überschätzender Einfluss, den eine ganze Generation von kritischen Intellektuellen nach dem Ersten Weltkrieg hatte. Der Gedanke, dass die soziale Ausdehnung des Warentauschs zu einer Verformung menschlicher Praxis führen musste, weil sie die Subjekte zu einer vergegenständlichen Haltung nicht nur gegenüber der Natur, sondern auch gegenüber sich selbst und den Interaktionspartnern zwang, hatte neben Adorno auch Benjamin gleichsam die Augen geöffnet. Von nun an nahmen beide die geschichtlich-soziale Welt der Moderne als einen zur zweiten Natur erstarrten Raum wahr, in dem die menschlichen Beziehungen ihren durchsichtigen, durch praktische Gründe vermittelten Sinn verloren hatten. Es wäre eigentlich naheliegend gewesen, dass Adorno sich eher statt auf Lukács auf Max Weber bezogen hätte oder auf andere Angebote, die zur Zeitdiagnose im Raum standen. Ich nenne mal die Lebensphilosophie von Simmel, die Phänomenologie Husserls, die Daseinsanalyse Heideggers oder Scheelers Wertanalyse, aber alle diese damals und auch ja heute zum Teil noch stark diskutierten Ansätze haben Adorno nicht bei der Beantwortung einer zufriedenstellenden Zeitdiagnose zu einem Ergebnis kommen lassen, sondern stattdessen hat er auf Lukács zurückgegriffen. Lukács Verdinglichungsprojekt findet in Adornos Werk eine durchaus bemerkenswerte Fortschreibung. Hatte Lukács bereits beobachtet, dass auch die Bereiche der Kulturproduktion sich Verdinglichungstendenzen nicht entziehen können. Auch sie unterliegen der Ratio der Warenproduktion. So hat Adorno diese Intuition zu seiner Theorie der Kulturindustrie weiterentwickelt, dabei seine Erfahrungen der markantischen Emigrationszeit und seine subtilen, wenn auch einseitigen musikästhetischen Beobachtungen einbringt. In seiner Skizze der neuzeitlichen Philosophie hatte Lukács die Begrenzung der Irrationalität der neuzeitlichen Rationalisierung und Aufklärungsschübe kenntlich zu machen versucht. Bereits Lukács hatte in seiner eigenen Studie einen Vorstoß unternommen, die objektivierende Handlung als eine Art von Unterbrechung umfassender Praxis zu verstehen, durch die der Mensch als vernunftbegabtes Wesen in eine ihrerseits rationale Wirklichkeit eingebettet ist. Bei Horkheimer und Adorno wird dieser rationalitätskritische Ansatz umgeformt und ausgeweitet zu ihren Analysen der Dialektik der Aufklärung, die als eine Art sozusagen Ausweitung der Verdinglichungskritik zu einer grundsätzlichen Zivilisationskritik, zu einer Kritik an dem Typus westlicher Zivilisation verstehen müssen. Natürlich soll hier nicht von einer Identifizierung von Lukács und Adornos Denken die Rede sein. Die Unterschiede ihrer Ansätze sind oft genug dargestellt, ja überbetont worden. Dass aus Adornos Verzicht auf eine praxisphilosophische Verankerung seine pessimistisch-skeptischen Kritik an Lukács revolutionärer Geschichtsphilosophie und deren idealistischen Implikationen, seine Kritik aller Identitätsphilosophie und seinen Entwurf einer negativen Dialektik rausentwickelt hat, ist ebenfalls hinreichend bekannt. Damit hat er Lukács Modell einer konkreten, in ihrer Historizität steht aus Offenheit angelegten Dialektik verworfen. Bekannt ist auch, dass diese Entwicklung, den späten, die er genommen hat, diese Abkehr von Lukács' Intuition, ihn nicht gerade befähigt hat, auf zeitgenössische radikale Bewegungen sensibel und produktiv zu reagieren. Wir haben ja vorhin mit Alex Demirovic schon kurz auf die Reaktionen von der Frankfurter Schule auf die Bewegungen um 68 gesprochen, beziehungsweise ansatzweise gesprochen. Trotz dieser Einschränkungen soll aber mit Hauke Brunkhorst festgehalten werden, dass der Verdinglichungsbegriff zum Paradigmakern der kritischen Theorie geworden ist. Nach dieser knappen Vergegenwärtigung der Weiterentwicklung der Verdinglichungskritik bei Adorno möchte ich ganz knapp noch auf Jürgen Habermas und Axel Honneth dann etwas ausführlicher eingehen. Jürgen Habermas verstehe ich und Axel Honneth verstehe ich dabei auch, das kann man natürlich auch unterschiedlich sehen, durchaus als Vertreter der kritischen Theorie, obwohl sie nicht dem Bild eben, das merkt man ja und das ist ja auch klar, entsprechen, was wir heute von Alex Demirovic als Merkmale der kritischen Theorie gehört haben. War ja im Wesentlichen rekurriert worden auf die frühe kritische Theorie und weniger ausgeprägt auf das Spätwerk. Lassen Sie mich zunächst den Ausgangspunkt der gegenwärtig führenden Vertreter der kritischen Theorie in Lukács zu sprechen kommen. Für die neuen Repräsentanten der kritischen Theorie war es seit Habermas' Abwendung von seiner früheren Theorie- und Praxisphase klar, dass die Grundannahmen von Marx radikal antikapitalistischer Kapitalismuskritik nicht mehr zu akzeptieren seien. Methodisch galten Marx und Lukács wie Hegel als Beispiel veralteter Bewusstseinsphilosophie. Obwohl Habermas seine Faszination durch Lukács konzidiert hat, ist es nicht verwunderlich, dass er anders als Benjamin in ihm nicht den Philosophen der Revolution verehrt. Seine Faszination resultiert daher, dass Lukács Marx und Weber zusammengedacht hat, sodass die Herauslösung der Sphäre gesellschaftlicher Arbeit aus lebensweltlichen Kontexten aus den Aspekten der Verdinglichung und der Rationalisierung betrachtet werden konnte. Lukács wurde in Habermas Augen paradigmatisch, indem er einen ganzen Traditionsstrang kritischer Theorie begründete. Dieser nahm sich des Projekts an, Modernisierungsprozesse ökonomischer und nicht ökonomischer Art als Rationalitätszuwachs und Passionsgeschichte gleichzeitig zu beschreiben. Die philosophische Basis dieser Richtung des westlichen Marxismus hält Habermas dennoch bei allem Respekt für veraltet. Er will nicht, wie Lukács, Mitglied eines Freundeskreises materialistischer Dialektiker werden, eines Freundeskreises, der sich dran macht, die Werke von Marx oder Hegel vertieft, in die Tiefen der Methodologie steigend auszuloten. Habermas hat die Pfade der Bewusstseinsphilosophie gänzlich verlassen und will bekanntlich den Weg freimachen für interaktionistisch-kommunikative Wende in der Philosophie. Gleichwohl, und das muss fairerweise betont werden, verabschiedet Habermas nicht einfach das Verdinglichungsparadigma, bereits er unternimmt den Versuch einer Reformulierung. Kern dieses Versuchs ist die These von der Abkopplung von System und Lebenswelt in den Prozessen der Modernisierung, der Prozess der Versachlichung, übrigens ein Terminus, den Simmel und der frühe Lukács bereits benutzt haben, nimmt den Charakter einer Kolonialisierung der Welt an. Wie stark die Entradikalisierung des Ansatzes von Lukács ist, wenn man deren Kapitalismus, theoretische und revolutionäre Prämissen nicht mehr teilen will oder kann, das merkt man an Habermas gut studieren. Man bemerkt es spätestens, wenn man seiner Beschreibung der Sozialpathologien unserer Gegenwart zuschaut. Es ist zumal der Rechtsstaat, auf den er setzt, wenn es darum geht, die kolonialistischen Tendenzen von Markt und Macht zu begrenzen und die vollständige Mediatisierung der Lebenswelt einzudämmen. Es sind die Mittel einer aufgeklärten Öffentlichkeit und kommunikativer Vernunft. Dabei glaubt Habermas nicht, dass zur Abwehr einer Revolution gar Revolutionierung der ökonomischen Sphäre erforderlich ist. Es geht ihm vor allem um die Sicherstellung und Gewährleistung von Rechten. Sein Nachfolger in Frankfurt sogar hat angemerkt, dass hier von der Radikalität des früheren Habermas arg wenig übrig geblieben ist. Axel Honneths Reformulierungsversuch des Verdinglichungsbegriffs ist jetzt inzwischen 6 Jahre alt und diesem möchte ich mich jetzt zuwenden. Ich möchte meine Auseinandersetzung mit Honneth unter die Leitlinie stellen. Handelt es sich hierbei um eine Fortschreibung der Habermasschen Entdramatisierung der Verdinglichungstheorie oder lässt sich eine Re-Radikalisierung konstatieren? Der Frankfurter Philosoph stellt zunächst einmal klar, der Verdinglichungsbegriff ist immer noch zu der unzureichend verarbeiteten Erbmasse der kritischen Theorie zu zählen. Das Phänomen der Verdinglichung, lange verschwunden geglaubt, kehrt in unterschiedlichsten Maskeraden wieder, in literarischen wie in theoretischen Texten und Kontexten. Krasse Form von Verdinglichung, Leihmutterschaft, das sind die Beispiele, die Honneth anführt, Vermarktlichung von Liebesbeziehungen, die Entwicklung der Sexindustrie, die benachbarte Tendenz zum Gefühlmanagement, die um sich greifende soziale Atmosphäre kalter Sachlichkeit haben beispielsweise Martha Nussbaum dazu geführt, in neueren Studien wieder gezielt den Begriff der Verdinglichung zu verwenden. Der Begriff kann auch für die kritische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Trends genutzt werden. Ein Exempel ist die Hirnforschung. Für Honneth besteht kein Zweifel daran, dass der Begriff nur dann wieder in den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs integriert werden kann, wenn man eine Verdinglichungsdefinition verwendet, die Lukács Überspanntheiten der Subjekt-Objekt-Identifikation beziehungsweise sein politisches Konzept, sein Konzept politischer Praxis verwirft. Als tradierbaren, und das ist ein viel maßvollerer und eng geführterer Kern, betrachtet Honneth folgende Bestimmung der Verdinglichung. Unter Verdinglichung versteht Lukács, wenn man ihn richtig liest, das heißt entschlackt liest, von den Fehlern gereinigt sozusagen, unter Verdinglichung versteht Lukács mithin den Habitus oder die Gewohnheit eines bloß beobachtenden Verhaltens, in dessen Perspektive die natürliche Umwelt, die soziale Mitwelt und die eigenen Persönlichkeitspotenziale nur noch teilnahmslos und affektneutral wie etwas Dingliches erfasst werden. Vermeidet man die totalisierende Kritik der Warenproduktion, die in hochdifferenzierten Gesellschaften aus Effizienzgründen nach Honneths Meinung obsolet geworden sei, bejaht man sogar, dass es Sphären gibt, in denen das beobachtende teilnahmlose Verhalten einen legitimen Platz hat, so kann man durch eine handlungstheoretische Umformulierung von Lukács Verdinglungsbegriff eine Perspektive gewinnen, die Anlass zu erhellenden Spekulationen gibt. Offensichtlich möchte Honneth den Weg ebnen zu einer positiven Lukács-Rezeption, die den Anschluss an aktuelle Theoriedebatten, besonders natürlich an seine Theorie der Anerkennung ermöglicht, auf der Basis einer Abkopplung von der marxischen Theorietradition. Dann könne man auch die Schwachstellen von Lukács' Entwurf beseitigen. Als Folge des von Lukács offensiv bekundeten orthodoxen Marxismus ergeben sich nämlich sachliche und thematische Vorentscheidungen, die für moderne, komplexe Gesellschaften nicht mehr akzeptabel wären. Honneth meint damit in erster Linie die Beschäftigung mit der Durchkapitalisierung der Gesellschaft, und zwar ökonomieferne Bereiche. Weiterhin vermisst Honneth bei dem Autor der 20er Jahre die Beweise dafür, dass es etwa in der Familie, in der politischen Öffentlichkeit, in der Eltern-Kind-Beziehung, in der Freizeitkultur, es gibt viele Beispiele im Text, tatsächlich zu einer Kolonialisierung durch Prinzipien des kapitalistischen Markts, des Tauschprinzips komme. Honneths anerkennungstheoretische Reformulierung weist zwei Schwerpunkte auf. Er möchte den Begriff fruchtbar machen dadurch, dass er ihn umgestaltet zu einer Kritik A an selbstverdinglichenden Einstellungen und B an einer Form intersubjektiver Verdinglichung, die sich bemerkbar macht in Fällen, wo Überzeugungssysteme mit eindeutig verdinglichter Typisierung anderer Personengruppen zum Zuge kommen. Beispiele für Ersteres sind moderne Form von Bewerbungsgesprächen oder Partnervermittlung, für Zweites rassistische oder ähnliche Ideologeme. Soweit die Darstellung. Eine kleine Bewertung von Honneths Konzept möchte ich noch anschließen. Honneth ist Und hier erweist er sich als treuer Habermas-Schüler, der Überzeugung, man könne den vom Marxismus vorausgesetzten verdinglichen Macht der Warenproduktion in hinreichendem Maße entgehen, sofern man sich rechtsstaatliche Prinzipien zu eigen macht. In wie elementarer Weise auch immer, auch die ökonomisch Handelnden, also die Menschen, die zum Beispiel einen Arbeitsvertrag angehen, sind in seinen Augen durch den Rechtscharakter ihrer ökonomischen Beziehung geschützt. Sie garantieren sich durch diese rechtlichen Rahmenbedingungen gegenseitig ihre Anerkennung als Personen. Honneth, und das wird, muss man deutlich auch als ein Verdienst, denke ich, seines Ansatzes herausstellen, hat mit seiner Wiederthematisierung des Begriffs der Verdinglichung in gewisser Weise ein Tabu im Kontext der Frankfurter Schule gebrochen. Er hat eine erhebliche Offenheit gezeigt, Studien auf den Weg zu bringen, um moderne Phänomene der Verdinglichung tatsächlich in die Wege zu leiten. Allerdings werden alle diese Ansätze und Studien durch die Prämisse eben limitiert, dass genau wie Jürgen Habermas auch Honneth der Meinung ist, man müsse in einer modernen Konzeption der kritischen Theorie genau das tun, was Alex Demirovic heute vorhin uns eben nicht empfohlen hat. Man muss die kritische Theorie abgrenzen von jeder Form des Marxismus. Kritische Theorie ist in Honneths Augen, genau wie in Habermas' Augen, eben nicht eine Beerbung oder Reformulierung der marxischen Konzeption, sondern die marxistischen Ansätze, die sind nicht zu reaktualisieren, sondern müssen durch andere Ansätze, kommunikationstheoretischer oder anerkennungstheoretischer Art, substituiert werden. In der breiten Diskussion von Honneths Ansatz, man muss ja sagen, die kleine Schrift ist international stark beachtet worden, vielfach übersetzt worden. Judith Butler und viele andere Leute haben sich an dieser Diskussion beteiligt, hat die Diskussion nicht zum Anlass genommen, um dann hier sozusagen eine weitere Form von einen Schritt auf Marx und die marxistische Tradition zuzutun. Er ist in seiner Nachbetrachtung dieser Diskussion sogar noch einen Schritt weiter zurückgegangen und hat geschrieben, seine Verwendung des Verdinglichungsbegriffs im Jahre 2005 würde er heute sogar noch etwas enger fassen. Verdinglichung, das sei etwas, was extrem selten wäre, das wäre nur in Formen von moderner Sklaverei nachweisbar und das müsste sich dann handeln um auf jeden Fall Verdinglichungsformen, die einen festen institutionellen Charakter haben und solche Formen kann er in der Moderne nur ausnahmsweise und ganz selten erkennen. Also es ist nicht sozusagen die Folge der Diskussion gewesen, dass Honneth in offensiver Form gesagt hat, bitte die von ihm beschriebenen Verdinglichungsphänomene kann man durch weitere Phänomene noch ergänzen und erweitern, sondern er hat hier, sagen wir es mal so, einen Schritt nach vorne gemacht und ist dann wieder zwei Schritte zurückgegangen. Ich möchte zum Schluss kommen. Das ist ja auch wirklich an der Zeit, wie ich sehe. Lukács Sans Proletariat, die Gegenwartsbedeutung des Verdinglichungsprojekts. Trotzdem entschuldige ich mich dafür nochmal. Ich fange wieder mit einem kleinen Exkurs an. Im englischsprachigen Raum sind zwei Sammelbände erschienen, auf die ich aufmerksam machen möchte. Leider sind die nicht auf unserem Büchertisch. Und zwar herausgegeben von Timothy Hall und von Michael Thompson. Beide gleichzeitig interessanterweise. In ihnen ist in diesem Jahr erschienenen Sammelbänden findet eine faire, intensive Diskussion der philosophischen Kernthesen von Lukács statt, wie man die hierzulande selten findet. auf Honneths Versuch und um den roten Faden nicht zu verlieren, möchte ich das eben in Vordergrund stellen, gehen gleich mehrere Verfasser ein. Finberg, Hall, Kavoulakos sind sich einig. Honneths Aneignung stellt den keineswegs oberflächlichen Versuch dar, das Konzept so zu formulieren, dass es anschlussfähig wird. Der Anschlussfähigkeit zuliebe opfert Honneth aber wesentliche Momente des Paradigmas. Im Geist der Habermas-Schule möchte er Lukács Hegelianismus, dessen methodischen Zugriff und dessen Marx-Orthodoxie suspendieren. Nach der kommunikationstheoretischen Wende findet sich kein Platz mehr für eine noch so ausgefeilte materialistische Dialektik oder die Kapitalismuskritik als eines Systems der natürlich kapitalistischen Warenproduktion. Diese wird durch eine Kritik an pathologischen Ausnahmezuständen ersetzt, die darauf setzt, man könne durch eine Demokratisierung der Familie, das sind ja die drei Ansätze, die Honneth hat, eine Moralisierung der Ökonomie und natürlich durch eine demokratische Öffentlichkeit die angesprochenen Fehlentwicklungen kompensieren bzw. beseitigen. Finberg und Hall unterziehen nicht nur das in ihren Augen verzerrte, nicht selten oberflächliche und die eigenen Anleihen verschweigende Lukács später Frankfurter Schule einer Kritik. Hall moniert, in der Tradition der Frankfurter Schule gäbe es die Tendenz, kritische Theorie nur als eine Branche der Moralphilosophie zu verstehen, die sich ausschließlich mit Fragen sozialer Gerechtigkeit beschäftigt. Also das Bild von kritischer Theorie, was wir bei Alex Demirovic gehört haben, ist nicht das Bild, welches eben der englische Beobachter von der kritischen Theorie, wie sie sich hier in der Bundesrepublik darstellt, hat. Gerade weil Lukács Verdinglichung nicht anders als übrigens auch Martha Nussbaum, wie schon angesprochen, moralisch reinterpretiert oder wie Honneth auf ein Set of Individual Attitudes reduziert. Hall repetiert nicht nur überkommene Muster Lukács-Rezeption, seiner Untersuchung von Lukács' Verhältnis zu Weber, zur idealistischen Tradition und natürlich zu Marx möchte er zeigen, dass der ungarische Philosoph keineswegs ein Verfechter des recht oder schlecht gewendeten Identitätsprinzips, sondern a thinker of ontological novelty. Mit Merleau-Ponty beschreibt Hall Lukács' Politik- und Praxiskonzept als action in the process of self-invention und weist en passant Postons zentralen Kritikpunkt zurück, Lukács behandle Arbeit als invariante Kategorie, unzureichend historisch vermittelt und arbeite mit einem verengten Begriff sozialer Praxis. Als Kern, und das ist ein interessanter neuer Ansatz, denke ich, als Kern der Verdinglichungskritik macht er die Suche nach dem Good Life unter den Bedingungen der Moderne aus. Eine Suche, die bereits in Lukács' Augen nicht in einem einmaligen Akt zu vollziehen ist, sondern nur durch konkrete Beziehung auf konkret zutage tretende Widersprüche der Gesamtentwicklung. Insofern muss es um die jeweils kontextspezifische Aufhebung pathologischer Aneignungshindernisse gehen. Das Letzte, was ich vorgelesen habe, ist ein Zitat aus einem gerade in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie veröffentlichten Aufsatz von Titus Dahl, der pikanterweise einer der wichtigsten Mitarbeiter von Axel Honneth ist. Soweit der angekündigte Exkurs zu den beiden Lukács-Sammelbänden, kommen wir zur Sachfrage nach der Aktualität des Verdinglichungsprojekts zurück. Evidenz ist in meinen Augen, dass sich die Aktualität des Theorems seit den 20er Jahren nicht gerade vermindert hat, auch wenn man die teleologische Geschichtsmetaphysik und auch den politischen Messianismus des Lukács der 20er Jahre für ein unakzeptables Relikt hält. Die postmodernen Tendenzen unserer als Risiko- oder Erlebnisgesellschaft beschriebenen Gegenwart verlangten bereits nach einer Fortschreibung der Lukács'schen Phänomenologie, die natürlich auch Fortsetzungen durch Benjamin, Adorno, Marcuse und Habermas zu berücksichtigen hätte. In neueren, bislang kaum ernsthaft untersuchten Massenerscheinungen der Alltagskultur finden sich ähnliche Verdinglichungsphänomene. Dass das von Lukács beschriebene sich zum Selbst zum Objekt machen heute in vielfach bewusst spielerischer, zynischer oder masochistischer Form geschieht, kompliziert den Sachverhalt, ändert aber an dem Tatbestand der Selbstäußerung nichts. Wie schnell der heitere Zynismus spielerischer Selbstverdinglichung in pathologische Katastrophen umschlägt, wissen alle, die in der Sozialarbeit, in Kliniken oder in Schulen arbeiten, überaus genau. Noch immer werden, und hier zitiere ich Kants Ausführungen in seiner Metaphysik der Sitten, Menschen nicht als Personen behandelt, sondern wie Dinge. Sie werden als etwas behandelt, was man instrumentalisieren, verkaufen, benutzen, zerstören kann. Es gibt immer noch eine Verdinglichung sozialer Praktiken in dem Sinn, dass die Teilnahme an ihnen nicht mehr sozial reguliert und reflektiert wird, sondern erzwungen. Damit wird die kontemplative Haltung, von der Lukács gesprochen hat, auch heute noch fortgeführt. Es kann auch nicht die Rede in meinen Augen davon sein, dass in der modernen Gesellschaft ein Typ von Öffentlichkeit entstanden ist, in der die an Verdinglichungsstrukturen gewöhnten Individuen ihre Fremdbestimmtheit in selbstbestimmte Prozeduren kommunikativer Vernunft überführen könnten. Wie die Beispiele zeigen, thematisiert die Verdinglichungskritik nicht randständige Praktiken, nicht Ausnahmen, sondern es geht um die zentralen Praktiken einer Lebensform, in der ganze Bündel von Praktiken systematisch miteinander verwoben sind. Aber nicht nur das zeitdiagnostische Potenzial des Theorems ist praktisch ungebrochen vorhanden, auch die wissenschaftstheoretische Seite des Verdinglichungstheorems findet genug Orte der Applizierbarkeit, wobei auch an dieser Stelle Fortführungen des Paradigmas bei den angesprochenen Theoretikern der kritischen Theorie zu berücksichtigen wären. Natürlich kann, ich komme zum letzten Absatz, dann sind sie erlöst. Natürlich kann niemand einfach der Wiedergeburt der Praxisphilosophie der 20er Jahre das Wort reden, das möchte ich gar nicht tun, obwohl diese der anspruchsvolle Versuch war, eine revolutionäre Situation theoretisch zu bewältigen. Völlig ungewiss ist, ob die utopische Überhöhung des Politischen, die wir zumal in der Gegenwarts- und Parteitheorie des Lukács der 20er Jahre beobachten können, in den philosophischen Diskurs reintegrierbar ist. Zu unserem oft zynisch-resignativen Bild des Politischen passt ja jenes bei Lukács vorzufinden ausgesprochen emphatische Politikverständnis überhaupt nicht. Eine Philosophie der Praxis ist abhängig von der Existenz einer radikal die Autonomie der modernen Menschen befördernden politischen Bewegung, die es zweifellos zurzeit nicht oder nur in Ansätzen gibt. Die Verdinglichungskritik zeigt, dass Gesellschaftskritik auch strukturelle Standards des Gelingens von Praktiken berücksichtigen kann, dass sie nicht nur eine moralische und kulturkritische Veranstaltung ist, sie bleibt in unserer Zeit Anwalt radikal-demokratischer Transformation oder Platzhalter jenes emphatischen Begriffs von Autonomie, den die Aufklärung als selbstverständlichen Kern der Mündigwerdung der Menschen betrachtete. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich danke dir, lieber Rüdiger Dannemann, für deine Ausführungen. Und ja, euch ist die Gelegenheit zu Nachfragen bzw. zu Beiträgen gegeben. Nochmal mit dem Hinweis gesehen, ein bisschen die Sportlichkeit der Mikrofonträger zu berücksichtigen. Oder die mangelnde Sportlichkeit. Hallo. Ich habe nicht so ganz verstanden, was mit der Irrationalität und Kant, also wie in diesem bei Kant die Irrationalität, welcher Platz nimmt sie ein und wo ist sie überhaupt zu finden? Also, die Kant. Entschuldigung. Also kommen wir zur Kantdeutung von Lukács. Also man muss ja an dieser Stelle, das habe ich draußen gelassen, nicht wahr, die neukantianischen Wurzeln von Lukács berücksichtigen. Der entscheidende Punkt in seiner Argumentation ist, dass er eine spezielle Lesart des Ding-an-sich-Problems vorlegt. Mit dem Rationalismus, so war der Gedankengang, ist der Anspruch erhoben worden, man könne, Sie kennen ja die Einleitung in die Kritik der reinen Vernunft, man könne nicht mehr sozusagen eine Adäquationstheorie der Erkenntnisse eben akzeptieren, sondern man müsse eben die Wirklichkeit als und konstituiert beziehungsweise als erzeugt aus Subjektivität, aus Prinzipien der Subjektivität darstellen. Bekannt ist ja nun so, dass es da eine Mischung von aktivem und rezeptivem Verhalten gibt. Und die Sicht von Lukács ist so, dass die Inhalte sollen ja qua Rezeption nach Kants Meinung dem Subjekt zugeführt werden, dass die Inhalte in der Moderne als auch durch die Subjekte konstituiert, gedacht und vorgestellt werden können. Und zwar im Sinne der Dialektik. Die Menschen produzieren die Inhalte, die ihnen gegeben sind, in der Anschauung, selbst durch eben ihren Stoffwechsel mit der Natur, durch die Arbeit. Ja, also das ist dieser Spruch von Vico, die Menschen machen ihre Geschichte, hier jetzt konkret auf die Materie, auf die Inhalte der Anschauung bei Kant bezogen, selbst. Also an dieser Stelle hat Lukács die Vorstellung, man könne dieses, irrational heißt an dieser Stelle, also ich nehme etwas als gegeben hin, als Faktum, nicht wahr, ohne sozusagen ein Werden, ein Entstandensein, ein Entzeugtsein eben nachweisen zu können. Und dann natürlich, wenn etwas insofern gegeben ist, ist natürlich das von einem rationalen System nicht mehr steuerbar. Und da ist die Parallele dann eben zur Krise, zur Wirtschaftskrise, genauso wie eben Wirtschaftskrisen trotz aller Hyperrationalität des kapitalistischen Wirtschaftens nicht auszuschließen sind, genauso wenig ist hier eben dieses irrationale Element im Bereich der Erkenntnis zu eliminieren. Sekunde, das Mikro kommt rein, Entschuldigung. Ich muss sagen, ich hatte so Mühe, durch die Verdichtung Ihres Vortrages so alles im Zusammenhang mitzubekommen. Ich habe aber so eine Frage hinsichtlich Habermas und seiner interaktionistischen Wende, wenn Sie die noch mal kurz beschreiben können. Und auch mal vielleicht darauf hinweisen kann, welche zu erwartende Gesellschaftsvorstellung dahinter stecken könnte. Ja, in seiner Theorie des kommunikativen Handelns hat ja der Habermas die Bewusstsein, das, was er Bewusstseinsphilosophie einer grundsätzlichen Kritik unterworfen. Zur Bewusstseinsphilosophie gehört all das, was zum Beispiel durch den Typus des dialektischen Denkens repräsentiert wird. Indem ich arbeite mit Kategorien, wie die noch für Lukács selbstverständlich sind, Subjektivität und Objektivität, habe ich an dieser Stelle, so ja diese Argumentation, führe ich sozusagen eine Art, und das ist sein Vorwurf gegen die Rationalität, die noch im dialektischen Denken Hegels vorhanden ist, Monolog. Das heißt, der Philosoph legt fest, was eben vernünftige Sicht auf das Wirkliche ist, wenn man diesen berühmten Spruch, das Wirkliche ist vernünftig, wenn man es nur vernünftig genug zu betrachten in der Lage ist. Habermas meint dem gegenüber, und das ist natürlich schon auch ein sehr bedenkenswerter Einwand, man müsse eben heutzutage, nachdem eben alle Formen von Bewusstseinsphilosophie Probleme aufgeworfen haben, im Diskurs, in meinem Diskurs, in einem Versuch der Konsensbildung von unterschiedlichen Kommunikationspartnern eben allererst ein Ergebnis herstellen. Keiner kann für sich in Anspruch nehmen, als Einzelner und Einziger die Objektivität oder gar den Status des absoluten Geistes erreicht zu haben. Das hat natürlich auch eine ganz politische Pointe. Wir kennen ja diese Theorie von Habermas über den sogenannten herrschaftsfreien Diskurs, an dem ja alle Betroffenen in einem unter idealen Bedingungen der Kommunikation, die eben völliger Herrschaftsfreiheit entsprechen sollen, teilnehmen sollen. Und im Rahmen eines solchen Diskurses soll man zu Ergebnissen kommen, und die wären dann keine erzwungenen Ergebnisse, auch keine aufoktroyierten Weisheiten von Philosophen mehr, sondern wir Betroffene würden hier uns verständigt haben, zwanglos auf eine bestimmte Art von Konsens. Das ist natürlich auch ein sehr utopisch interessantes Modell. Habermas benutzt ja selbst, oder benutzte, macht er jetzt nicht mehr so gern den Begriff des Kontrafaktischen. Diskurse laufen ja in der Wirklichkeit selten so ab, wie Habermas sich das vorgestellt hat. Und dann hat er ja diesen Rückzug gemacht, dass er gesagt hat, das ist ja sozusagen nur das Kriterium zu der Beurteilung von wirklich stattfindenden Diskursen. Aber dann kommen wir natürlich wieder zu der Frage, ja, wozu hilft uns eigentlich es? Wir können natürlich den Unterschied von realen Diskursen zum idealen Diskurs feststellen und können dann sagen, die oder jenen Schwierigkeiten sind aufgetreten und es ist ein missglückter Diskurs. Aber der entscheidende Punkt, wie kann man eigentlich einem solchen Ideal näher kommen, das verweist wieder auf Bedingungen der Gesellschaftstheorie, denke ich. Es war vorhin die Rede von Klassentheorie bei Alex Demirovic. Nicht, man muss ja die Voraussetzungen für einen solchen Diskurs reflektieren und die Bedingungen der Möglichkeit eines solchen Diskurses allererst feststellen. Inwieweit ist denn Lukács' Theorie mit der Marx'schen Theorie noch vereinbar? Denn diese Verdinglichung, also die Arbeitsteilung ist ja auch ein Element der Verdinglichung, aber Arbeitsteilung ist ja auch notwendig für die Entwicklung der Produktivkräfte. Und wenn man das jetzt grundsätzlich dann ablehnen würde, würde das ja ganz sicher nicht mehr funktionieren. Also das ist ein Riesenpunkt, den Sie jetzt hier ansprechen. Das ist also immer wieder neu diskutiert worden. Also erstens, der Lukács hat ja, habe ich ja eben erzählt, 1968 geschrieben. Auch damals war ich ja noch ignorant. Ich habe noch gar nicht den Marx, der war ja vorher kein Marxist, der Lukács, der hatte ja ganz andere, ich hatte auf die Lebensphilosophie hingewiesen. Der hatte ja ganz andere Interessen theoretischer Art und kam dann durch bestimmte Ereignisse, allerdings auch mit einer gewissen Logik, die sich aus allen eigenen Überlegungen und Urerfahrungen heraus entwickelt hat, zum Marxismus. Punkt Arbeitsteilung ist einer, an dem man ganz schön zeigen kann, wie man mit dem Lukács da auch umgehen muss. Also er beschreibt das Taylor-System und kritisiert es. Bedeutet das jetzt an dieser Stelle, dass Lukács jede Form von Arbeitsteilung kritisiert? Das wäre natürlich tatsächlich, da wäre der Einwand ja vollständig berechtigt, ein unsinniges Unterfangen. Aber das muss eigentlich nicht gemacht werden, sondern es muss im Grunde die Arbeitspraxis Das ist ja die Pointe. Die muss so umgeformt werden, um nur einen Aspekt mal zu nennen, dass die Möglichkeit zum Beispiel besteht, den Gesamtzusammenhang noch zu erfassen. Das heißt nicht, die Arbeitsteilung muss aufgelöst werden, aber ich muss die Möglichkeit haben, in meiner produktiven Praxis doch den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Das erfordert eine neue Form von Arbeitsteilung und das erfordert die Möglichkeit, dass man auch sozusagen einen Reflexionsprozess als Arbeitender, ja, und hier spreche ich jetzt nicht nur von einer einfachen Form von Supervision oder so etwas, dass man seinen eigenen Arbeitsprozess reflektieren kann und dass man dann nicht sozusagen in die partielle sozusagen der Wahrnehmung der Wirklichkeit so dauerhaft eingebunden wird, dass einem Zusammenhänge nicht mehr sichtbar werden. Nämlich wenn das der Fall ist, dann verliert man die Fähigkeit, ja, so etwas wie den Zusammenhang der Dinge überhaupt noch zu begreifen. Auch schon bezogen auf sein eigenes Arbeitsleben. Also ich habe für mich da jetzt rausgezogen, dass ein wesentlicher Punkt dieser Verdinglichungskritik von Lukács darin liegt, dass die dinglich vermittelten gesellschaftlichen Verhältnisse sich eben verselbstständigen zu naturwüchsigen Prozessen und dass eben genau die dann rückwirken auf auch individuelle und zwischenmenschliche gesellschaftliche Beziehungen. Und da würde mich interessieren, wie diese Vermittlung stattfindet. Also wie unmittelbar das Verhältnis zwischen Subjekt und Gesellschaft da gefasst ist. Also an der Stelle würde ich zunächst mal darauf verweisen, dass Herr Lukács überhaupt gesehen hat, es gibt dieses Problem. Ich habe hier, ich nenne das mal Kernbereich der Verdinglichung, ein Kernbereich der Verdinglichung, aber dieser Kernbereich, der ist sozusagen permanent im Wachsen begriffen und dehnt sich permanent aus. Das kann man ja noch an solchen Subsystemen wie Rechtswesen leicht nachvollziehen, aber wenn man dann jetzt ins Privatleben zum Beispiel kommt, dann wird es ja wesentlich schwieriger. An dieser Stelle, das ist völlig klar, wird man eben sagen müssen, der Lukács hätte in den 20er Jahren, ich habe das ja zu schildern versucht, diese Skizze, das ist eine Verdinglichungsskizze, die er geliefert hat, ausarbeiten müssen. Er selber hat keine Resonanz in dem Rezipientenkreis, auf den er sich bezogen hat, gefunden. Das geht jetzt in ganz andere Dimensionen. Warum haben die Leninisten das abgelehnt? Warum konnten die damit nichts anfangen? Und so weiter und so fort. Da müsste man das überlegen. Es ist leicht nachvollziehbar. Bestimmte Formen von Kommunismus sind natürlich mit der von der Verdinglichungstheorie und Kritik selbst zu sehr betroffen, als dass sie das natürlich akzeptieren konnten. Das ist klar. An dieser Stelle war im Grunde die Notwendigkeit der Ausarbeitung vorhanden. Lukács hatte schon darauf hingewiesen, auf die Rolle der Subjektivität, aber eine Ausarbeitung, ja, eine ausgearbeitete Theorie von Subjektivität, den Bedingungen von der Möglichkeit von subjektiver Autonomie, das war etwas, ja, und jetzt wird es schwierig, was hätte stattfinden müssen, und das hat die Frankfurter Schule gemacht. Diese Frankfurter Schule hatte aber natürlich bestimmte andere Vorstellungen von Lukács, die sind revolutionäre Autonomie orientierten Impuls ja gar nicht mehr gehabt. Vielleicht noch anfangs in den 30er Jahren, später aber ist dieser Impuls bei Horkheimer so, bei Adorno, weiß nicht, ob mir der Adorno-Kenner hier zur Rechten da zustimmen wird, aber auch weitestgehend verschüttet worden. Und an dieser Stelle war dann, wenn man an die Studien über einen autoritären Charakter und so weiter denkt, wirklich, das sind ja spannende Studien, aber sie sind natürlich auch wieder in gewisser Weise limitiert durch den anderen Rahmen, in dem diese Studien stattfanden. Deswegen sind das Ausfüllungen und Ausarbeitungen. Und das gilt für das, was der Honneth macht, was ich ja persönlich immer sehr spannend finde, ne? Aber das sind eben Dinge, die eben auch bestimmte Aspekte ausklammern, aufgrund eben des anderen Theoriekontexts, in dem diese Ausarbeitung stattfindet. Das heißt, diese Vermittlung kann keine ganz direkte, platte, primitive sein, sondern das muss eine sein, die Vermittlung ist ja was Kompliziertes. Ja, also die Vermittlungsschritte, wie objektive Zusammenhänge sich in die Psyche übertragen lassen, das ist ein komplizierter Prozess. Und ich meine, dass das immer noch sozusagen bis heute nicht eine vollständig gelungene sozusagen Vermittlungskonzeption gibt, weil man eben bestimmte Aspekte der Weiterentwicklung der kritischen Theorie eben schwierig und als negativ betrachten muss. Was Alex Demirovic uns heute als kritische Theorie dargeboten hat, das ist ja nicht diese Habermas-Honneth-Schiene, das ist ja eine ganz andere Lesart, ja, die eben an dieser Stelle jetzt bei mir keine Rolle gespielt hat. Das müsste man natürlich auch nochmal schauen. Allerdings, ob an dieser Stelle dann die Leerstellen oder die Skizze sozusagen mit Farbe ausgefüllt und hinreichend koloriert ist, das weiß ich nicht. Um nochmal vielleicht das noch ein bisschen zuzuspitzen, man müsste das ja auch noch auf unsere Gegenwart beziehen. Man müsste heutzutage, also eine moderne Verdinglichungsanalyse, das wäre ja mal eine spannende Sache. Es gibt ja diese Diskussion übers Facebook. Ja, und wenn man das jetzt mal nicht auf kulturkritischem Niveau machen würde, sondern auf dem Niveau ja einer Theorie, die tatsächlich ja das Ganze im Gesamtzusammenhang eben der kapitalistischen Gesellschaft betrachtet, aber genau und modern analysiert, das wäre dann etwas, wo man moderne Form von Verdinglichung vielleicht analysieren könnte. Die Studie wäre natürlich offen anzulegen. Vielleicht käme es auch zur Exkulpation von den Praktiken von Facebook. Das ist natürlich auch möglich. Aber es müsste das Ganze in diesen Kontext eingebunden werden, um tatsächlich hier dann eben solche sozialen Netzwerke, die ja für Ausbildung moderner Subjektivität wichtig sind, denke ich, um die Logik dieser eben modernen Interaktionsformen besser zu verstehen. Ich habe eine Frage, die sich auf dieses Konzept der radikalen Autonomie bezieht. Also ich habe nicht ganz verstanden, was Sie damit meinen oder worin Sie da sozusagen das Lösungspotenzial sehen. Also ich habe Ihre Darstellung zur Verdinglichung auch so verstanden wie meine Vorrednerin, also dass unter Verdinglichung das zu verstehen ist, dass der Einzelne oder das Problem darin besteht, dass der Einzelne eben einem sozusagen allwaltenden Prinzip von Rationalität unterworfen ist. Und diese Rationalität kann er oder sie eben selber nicht mehr kontrollieren. Und darin besteht dann eigentlich die Irrationalität des Systems. Also, dass sich ihm oder ihr dieses System eben als zweite Natur dann darstellt oder ihm oder ihr gegenübertritt. Und so wie ich sie verstehe, besteht ihre oder vielleicht ihre Lösung mit Lukács darin, dieses System eben wieder durchsichtig zu machen und sozusagen auf der Ebene des Einzelnen eben den oder die Einzelne autonom. Und mich interessiert, ob wir dann im Grunde nicht wieder auch bei diesem Problem von Planung und Freiheit sind, was Demirovic angesprochen hat, nämlich oder sozusagen auf einer, anders gesprochen wäre meine Frage, ob es nicht einen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen dem einer Kritik der Rationalität und einer Konzeption des, ja ich sag mal, nicht identischen oder so. Ist auch wieder natürlich eine sehr gute Frage und sehr komplizierter Zusammenhang. Ich kann also müsste länger drauf antworten. Man müsste da ganz viel dazu sagen. Denn letztendlich geht es ja hier dabei dann auch um die Frage Totalitätsdenken, Identitätsdenken überhaupt. Das ist ja zwischen Adorno und Lukács sozusagen der schwierigste philosophische Punkt, den Sie damit ansprechen. Ich möchte wenigstens andeutungsweise antworten. Totalität, und das finde ich das Spannende an den Versuchen, die ich ja so kurz skizziert habe, aus England und Amerika, Totalitätskonzept bei Lukács sieht nicht aus als sozusagen Totalität in einem erstarrten, ein sozusagen Planungssystem umfassenden oder ermöglichten Sinne, sondern indem die Menschen autonom werden. Lukács dachte, indem sie revolutionär werden, zeigten sie ihre Autonomie. Das war für ihn sozusagen der Beweis für Autonomie. Das finde ich mir eine schöne Parallele zu Kant. Kant sagt, in dem Augenblick bin ich ethisch, wenn ich meine Neigungen unterdrücke. Das ist sozusagen der Beweis dafür, dass ich tatsächlich ethisch bin. Bei Lukács ist so gewesen, indem ich revolutionär Handel entziehe ich mich diesen Naturgesetzen des Sozialen. Ich fange an einzugreifen in geschichtliche Prozesse. Ich möchte das Wort Rad der Geschichte nicht verwenden, also in geschichtliche Prozesse. Das heißt aber nicht, dass ich danach dann sozusagen, deswegen kam auch mein Hinweis auf diesen Text Funktionswandel des historischen Materialismus, dass ich jetzt alle Fäden in der Hand habe. Ein Schritt ist vorhanden, ich bemächtige mich sozusagen des Sinnes über den Gesamtzusammenhang und kann dann planerisch die Menschen beglücken, die Individuen. Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache, sondern es wird und nur dann ist das ein revolutionäres Handeln, es wird im revolutionären Handeln Autonomie permanent produziert. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn ich nicht mehr Autonomie, sondern Heteronomie produziere, dann ist das kein entverdinglichendes und damit im Sinne von Lukács kein revolutionäres Handeln. Die Frage natürlich, was macht man, wenn man keine revolutionären Bewegungen hat? Ja, Lukács hatte 1917 bestimmte historische Situationen vor Augen und damit eine bestimmte Vorstellung, wie Autonomie auch praktisch werden könnte. Was macht man, wenn natürlich ein solcher revolutionärer Kontext nicht vorhanden ist? Es gibt nur die Möglichkeit eigentlich an dieser Stelle, also Autonomie-Spielräume sich durch eben autonome Praktiken zu beschaffen, aber nicht im Sinn von Planung. Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt. Demirovic erzählte uns vorhin, dass doch der späte Adorno sehr auf den Rechtsstaat positiv zu sprechen gewesen wäre. Nicht ganz so schlimm vielleicht wie Habermas, aber doch sehr positiv. Bei Lukács ist es so, dass an vielen Stellen und eigentlich auch vom Konzept her eigentlich rätodemokratisch orientiert war. Also das ist sozusagen das, wenn Sie so eine historisch konkrete Vorstellung von autonomem Handeln haben wollen, was Lukács vorgeschwebt hat.